Deutschlandfunk, Radionacht. Schreie aus dem Altsaxophon von Charlie Mariano. Sie begleiten uns in diese dritte Stunde der Jazznacht im Deutschlandfunk mit der Gruppe Pork Pie. Aber jetzt erstmal das Kontakttrio aus Essen mit Ewart Brettschneider, Gitarre, Alois Kott, Bass und Michael Jülich, Drums. Aufgenommen am 27. Juli 1974. Thank you. Thank you. Das war Musik des Kontakttrios um den Gitarristen Evert Brettschneider live beim New Jazz Meeting in der Balver Höhle. Das war nach dem Schlosspark von Burg Altena, der zweite Veranstaltungsort, an dem Anfang und Mitte der 70er Jahre Karl-Heinz Klüter, ein Jazzfotograf, ein bemerkenswertes Jazzfestival organisierte. Diese Balver Höhle ist eine im Hönnetal bei Balve gelegene Karsthöhle, die für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Sie ist die größte offene Hallenhöhle in Europa. Und alle Musiker, mit denen ich damals gesprochen habe, waren begeistert von ihrer Akustik. Dem gut erforschten archäologischen Fundmaterial zufolge ist die Höhle eine der wichtigsten Fundplätze der Kulturen der mittleren Altsteinzeit in Europa. Die Höhle selbst reicht 70 Meter in den Felsen hinein. An der höchsten Stelle nahe dem Eingang ist sie 12 Meter hoch und an der breitesten Stelle im Inneren 18 Meter breit. Um die Höhenverhältnisse auszugleichen, wurde im Inneren eine ca. 15 Meter breite dreistufige Treppe angelegt. Im Zweiten Weltkrieg richteten Einbauten für einen Rüstungsbetrieb, in dem bis dahin im Wesentlichen naturbelassenen Höhleninnern viel Schaden an. Die Gotha-Waggonfabrik beschäftigte dort Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, überwiegend russische und französische Frauen, die im Lager Sanssouci unter unwürdigen Bedingungen untergebracht waren. Im Jahr 1944 wurde in der Höhle ein bombensicherer Zulieferbetrieb eingerichtet. Unter der britischen Militärregierung drohte die Sprengung der Balver Höhle. Sie konnte mit Hinweis auf die hohe archäologische Bedeutung buchstäblich in letzter Minute abgewendet werden. Zahlreiche Aufnahmen von den Jazz-Meetings in der Balver Höhle sind jetzt erhältlich. Und hier ist die nächste Band um den holländischen Keyboard-Virtuosen Jasper van 't Hoff. Diese Gruppe nannte er Porkpie. In ihr hören Sie den Saxophonisten Charlie Mariano, den Gitarristen Philipp Catherine aus Belgien, den amerikanischen Bassisten John Lee und den französischen Schlagzeuger Aldo Romano. Thank you. Jasper van Dorff und seine Gruppe Pork Pie mit großem Erfolg in der Balver Höhle 1974. Und was Sie da hörten, das war eine Komposition des niederländischen Keyboarders mit dem Titel Dance of the Old Sheiks. Der Tanz der Ölscheichs, das war eine Anspielung auf die berühmte Ölkreise, die man ein Jahr zuvor erlebt hatte, als es plötzlich kein Öl mehr gab, als sonntags die Autos nicht mehr fuhren und keine Schallplatten mehr gepresst wurden. Also noch vor der CD. Und hier fordert das Publikum in der Balver Höhle vehement nach einer Zugabe. Sie spielen dann noch einen Blues. Jasper van Dorff, Keyboards, Philipp Katharin, Gitarre, Charlie Mariano, Altsaxophon und Nagaswaram, ein indisches Blasinstrument. John Lee am E-Bass und Aldo Romano an den Drums. Pork Pie. Hallo. Thank you. Samstag, 27. Juli 1974, Jasper van 't Hoffs Pork Pie live in der Balver Höhle. Heute unser Thema in der Radionacht Jazz, hier live im Deutschlandfunk. New Jazz im Sauerland, aus Anlass der Veröffentlichung von zahlreichen Aufnahmen in zwei Boxen. Einmal von der Burg Altena von 1972 bis 1973. Und dann aus der Balver Höhle. Und nach der Gruppe Pork Pie, die hier so begeistert gefeiert wurde, gab es noch einen weiteren Höhepunkt, und zwar ein Trio aus London. SOS, das stand nicht etwa für Seemann ohne Socken, sondern für Skidmore, Osborne, Sermon. SOS waren eines der großen, aber kaum dokumentierten Ensembles im britischen Jazz der 70er Jahre, mit drei Ikonen der Szene: Mike Osborne, Altsaxophon, Alan Skidmore, Tenorsaxophon, und John Sermon, Bariton und Sopransaxophon. Dieses Trio tat sich im April 1973, also gerade mal ein Jahr vor dem Auftritt in Balve, zusammen und hielt bis Ende 1976. Es war im Grunde ein virtuoses Saxophontrio mit zwei Multi-Instrumentalisten, denn John Sermon und Alan Skidmore spielten neben ihren Hörnern auch noch Synthesizer bzw. Drums. Mitte der 70er Jahre hatte Sermon großes Interesse am Experimentieren mit Synthesizern gefunden und auch später noch diese Klangfarben in seiner Musik beibehalten. Ich schrieb ihm damals nach diesem für mich ungeheuer beeindruckenden Konzert in Balve einen begeisterten Fanbrief und erhielt auch prompt eine Antwort von ihm. In dem Brief sagte er mir, dass ihm gerade diese Gruppe sehr am Herzen liege und man sich die Freiheit nehme, die ganze Musik zu spielen, von Bach bis zu irischen Jigs und Charlie Parker und mehr. SOS tourten dann viel während ihrer relativ kurzen Lebenszeit, aber es gab lange Zeit nur ein einziges Studioalbum von ihnen, und erst vor kurzem erschien beim amerikanischen Indie-Label Cuneiform eine großartige Sammlung aus seltenen Sessions und Live-Aufnahmen. Und siehe da, der spektakuläre Auftritt in der Balver Höhle war dabei. Thank you. Thank you. Thank you. Die Gruppe SOS aus London mit John Sermon, Mike Osborne und Alan Skidmore in der Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Hier noch ein kleiner Ausschnitt aus dem spektakulären Auftritt von Peter Brötzmann, Saxophon, Fred van Hove, Klavier und Han Bennig, Drums. Thank you.